1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute eine Themennacht und das Thema heißt verbotene Liebe. Und sehr gerne möchte ich mit Leuten sprechen, die ein Liebesverhältnis haben, das geheim ist, ein Liebesverhältnis, das verboten ist oder ein Liebesverhältnis, das verpönt ist. Zum Beispiel mit dem Lehrer oder mit einem Vorgesetzten oder vielleicht mit dem besten Freund des Ehemannes. Und ich würde auch ganz gerne mit Leuten sprechen, die neben ihrer, ich sag's mal in Anführungszeichen, normalen Beziehung eine extreme Sexualität leben. Das kann man dann ja auch unter verbotener Liebe im weitesten Sinne verstehen. Also, ich würde gerne mit euch über dieses Thema sprechen. Wenn ihr das auch gerne wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Nummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht heißt Theo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Wie alt bist du, Theo? Ich bin 54. 54? Ja, gezwungenerweise. Sehr gut. Ja, du hast dich zu dem Thema gemeldet, verbotene Liebe. Ja, also ich habe, vor 10 Jahren erstmal in den SM-Bereich reingeschnuppert. Mhm. Und, sich auch dann mit der Zeit weiterentwickelt. Mhm. Und habe natürlich auch immer Damen gesucht, die eben dem Klientel entsprechen. Habe also Anzeigen aufgegeben, eben dominanter Ehrsucht, devote Sie. Ah, also du bist der Dominante. Ja. Ja. Und du bist solo? Ich bin solo. Ja, das vereinfacht die Sache ja sehr. Ja, sicherlich, auf jeden Fall. Ja. Vorausgesagt, ich bin also kein Callboy oder sonstiges, das geht also nur im privaten Bereich. Ja. Und habe dann eben über meine Anzeigen verschiedenartige Frauen kennengelernt. Ja. Ja, das waren also Hausfrauen oder Verheiratete, die eben schon 20, 25 Jahre verheiratet waren. Und diese Frauen kommen dann einfach zu dir, du nimmst da kein Geld für, die müssen das nicht bezahlen, sondern du hast auch deinen Spaß. Ja, sicherlich. So. Ja. Verheiratete Frauen. Ja, das sind überwiegend verheiratete Frauen, die halt mal aus der Ehe ausbrechen wollen. Ja. Und diese verheirateten Frauen kommen dann zu dir und wollen was? Ja, die wollen eben mal was anderes erleben wie zu Hause. Was erleben sie denn bei dir? Ja, eben im sexuellen Bereich. Das sind meistens Frauen, denen zu Hause zu langweilig ist. Ja? Ja, die kommen meistens aus den tiefsten Dörfern, aus der Eifel, aus dem Bergischen. Ne, es ist wirklich wahr. Also, ja. Ich bin manchmal am Überlegen, wie weit Deutschland überhaupt reicht. Ja. Und, also die haben zu Hause die normale Blümchen. Das sind die biederen Ehefrauen. Genau. Die auch normale Hausfrauen sind, wo der Mann arbeiten geht. Ja. Dann heißt es dann morgens um 6 Uhr bis heute Abend, Schatz, bringen Klaps auf den Hintern. Und dann gehen die Männer zur Arbeit und die Mädels machen sich fertig, um dann zu mir zu kommen. Ne? Ja. Und eben so, jetzt kommen die, Theo, jetzt kommen die zu dir. Jetzt kommen die zu dir. Was erleben die denn bei dir? Die biederen Hausfrauen aus der Eifel. Ja, das sind meistens diese Mädel, die überhaupt noch ja nichts im Prinzip im sexuellen Bereich überhaupt erlebt haben. Was sind denn so die Hauptwünsche, die sie äußern? Ja, die wollen eben mal was anderes erleben. Naja, erzähl doch mal ein bisschen Butter bei den Fischen. Was ist das denn genau? Ja, die lesen eine Zeitung, wollen sich eine Kommode kaufen und kommen dann auf die Sparte, er sucht ihn. Ja, und dann aus Neugierde rufen sie da mal an. Okay. So, und dann in einem Gespräch, dann stellt sich dann raus, worauf sie wirklich stehen und was sie mal erleben möchten. Mhm. So, und dann Neulust natürlich und dann schauen die natürlich bei mir vorbei. So, jetzt frage ich zum dritten Mal. Was genau wünschen die Frauen sich denn am häufigsten, was sie dann mal bei dir besonders erleben möchten? Ja, das geht im SM-Bereich, mit Fesselspiele, Bondage oder Dildo-Spiele etc. Ja. Was man halt so in dem Bereich alles machen kann. Also eher, was man so unter Schweinkram vielleicht sonst so normalerweise abtut? Ja, so ungefähr. Ne? Das sind also diese Damen, die nach außen hin ganz vornehm tun, auch mit dicken Benz vorfahren. Ja. Aber dann eben kleine Ferkelchen im Bett sind. Aber wahrscheinlich... Also das, was du zu Hause nicht ausleben genau, kannst. Wahrscheinlich nur bei dir. Zu Hause sind das keine kleinen Ferkelchen. Nee, dann die kriegen nur einmal im Monat was. Von dir? Achso, von den Ehemännern. Achso, ja, ne? Verstehe. So, verstehe. Und gut, die haben zwar auch, sind finanziell unabhängig, können sich im Prinzip auch alles erlauben, aber eben das gewisse etwas fehlt. Geht es denn so weit, dass du auch dann unter Umständen Geschlechtsverkehr mit diesen Frauen hast? Ja, sicher. Das schon, ja. Also ja, nicht nur fesseln und ein bisschen Popo versohlen, sondern... Nee, das geht auch Geschlechtsverkehr, anal, oral. Die ganze Palette. Ja, was es halt so gibt. Aber kann man sagen, dass so die Richtung ist, dass du die Frauen härter rannimmst? Ja, sicher. Da du ein dominanter Typ ja, bist? Ja, sicher. Ne? Und genau das suchen die Frauen auch? Ja, manche wissen noch gar nicht, was sie darauf stehen. Aber im Prinzip, irgendwo ist das im Verborgenen geblieben. Ich meine, da muss ja schon eine große Frustrationsgrenze sein für diese Frauen, wenn die kommend aus einer vielleicht sehr langen Ehe und leben irgendwo auf einem kleinen Dorf, sich in der Zeitung so eine Annonce raussuchen und sich dann trauen, zu dir zu fahren. Da muss ja schon eine große Sehnsucht. Ja, da ist der Frust zu Hause schon da. Ne? Genau. Und es sind halt Frauen, die nach Strümpfe stopfen. Ja. Was wir hier in Deutschland im Prinzip nicht kennen. Ja. Wenn bei uns ein Loch drin ist, wir schmeißen die weg. Die Frauen setzen sich hier in 2 Stunden und stopfen noch Socken. Das ist ja irre. Was würde ich gerne mal bei dir an der Tür Mäuschen spielen und mir die Frauen einfach mal angucken, wie die so aussehen. Aber ich habe schon eine grobe Vorstellung, wie das... Nee, das sind also wirklich auch hübsche Frauen und intelligente Frauen. Ja, ja. Nur halt in dem Dorf, wo die wohnen, können sie sich gar nicht erlauben. Kommen denn ausschließlich solche Frauen zu dir oder auch Frauen aus dem großstädtischen Bereich, die schon mit allen Wassern gewaschen sind? Die habe ich auch schon mal zwischen. Wie oft hast du denn Frauenbesuch? Das ist im Prinzip, ja, also die meisten Mädels, die kommen, ich habe also keine 3, 4, das laufen schon mal 2 separat, ja. Aber die kommen dann 1, 2 Mal die Woche. Ach so. Wie lange hast du denn jeweils Kontakt zu den Frauen? Das zieht sich über Jahre hinweg. Ach so, also da ist ein riesen Telefonbuch wahrscheinlich bei dir. Nee, noch nicht mal. Die werden dir ja nicht ihre Telefonnummer geben, ne? Wahrscheinlich. Doch, die habe ich ja auch. Die hast du auch? Die haben dann ein geheimes Handy, was zu Hause versteckt ist. Ach so. Wo man auch, die sitzen abends ganz normal vom Fernsehen, der Alte im Fernsehsessel, das Mädel auf der Couch. Und die schreiben dann unter der Decke, schreiben die SMS. Das ist ja abgefahren. Und das höchste, was ich bisher hatte, waren 712 SMS an einem Abend. Wahnsinn. Aber nicht von einer Frau. Doch, sicherlich. 700 SMS, das schafft man doch zeitlich gar nicht an einem Abend. Doch, sicherlich. Dann geht der Alte ins Bett um 10 Uhr, weil er morgens früh wieder raus muss. Und der Mädel sagt, ich gucke noch was Fernsehen. Und dann von wegen. Geht das von abends 20 Uhr bis nachts um 2 Uhr. Also war das dann ein schweinischer SMS-Kontakt? Sicherlich. Aber warum telefoniert man dann nicht? Ist doch viel direkter. Weil es nicht geht, weil der Alte daneben sitzt. Achso, weil der die ganze Zeit daneben ist. Verstehe. Nee, das ist kein Problem. Das ist so, wenn der Alte mal so um 6 Uhr rausgeht, dann macht sie sich ab 7 Uhr fertig und dann setzt sie sich aufs Motorrad oder ins Auto. Das Auto kommt dann zu mir, oder? Das ist ja wirklich hochinteressant. Dann Frühstück und dann... Ja, also die tauchen bei dir in eine komplett andere Welt ein. Ja, sicher. Das ist ja hochinteressant. Machst du das seit 10 Jahren schon? Ja. Seit 10 Jahren. Hast du es denn mal erlebt, dass eine von diesen Frauen, die relativ bieder leben, wie du es gerade geschildert hast, dass die so Blut geleckt haben bei dir und dann ausgebrochen sind aus ihrem Leben? Oder sind die alle wieder zurückgegangen? Ich hatte eine, die hatte ich schon nach einem Jahr scheiden lassen von ihrem Mann. Hm. Und die war also sehr gut betucht. Die hatte auch ein paar Häuser. Hm. Und... Na gut, der Mann war auch, der hatte eine gute Arbeitsstelle, also verdiente auch gut. Die hatten ein eigenes Häuschen, also wirklich ein Traumhaus. Ich war auch schon da. Und ich habe auch gedacht, wie kannst du sowas im Stich lassen? Ja. Aber ich warte doch, bis das irgendwie ein Unfall passiert oder der Alte irgendwie irgendwas passiert. Ich sage, ist doch Blödsinn. Mhm. Ich sage, du gehst einfach raus, vergisst das Haus, überlässt das dem Alten. Ja. Na gut, du hast noch 3 Häuser. Aber sie hat es gemacht, sie ist rausgegangen aus der Beziehung. Sie ist rausgegangen und das war es dann. Hat sich denn eine von diesen, die sind ungefähr im Alter so ab, wann die Jüngste? Die Jüngste war 22. Und die Älteste? Die älteste 53. 53. Kannst du eigentlich noch eine Zahl sagen, wie viele Frauen du da schon bedient hast in all diesen 10 Jahren? Lieber Gott, ich habe früher in der Jugend, da warst du 25, mal ein bisschen, wie soll man das sagen, Begleiter gemacht. Ach so, du bist so ein bisschen, bist du schon trainiert in der Richtung? Ja, sicherlich. Also und, du kannst keine Zahl nennen? Nee. Da müsste ich lügen. Hast du denn in diesen 10 Jahren mal erlebt, dass sich eine Frau in dich auch verliebt hat? Dass du ja, die... sicherlich. Ja, sicherlich. Und wie geht man dann damit um, wenn man sich nicht... Und hast du dich auch zurückverliebt? Ja, bei einer hatte ich, da habe ich mich total verknallt, ja. Aber... Die war dann ein bisschen flexibler wie ich, ne? Ja. Also wenn ich eine Dame habe oder ein Mädel habe, was jetzt devot ist und man hängt zwar 2-3 Mal die Woche zusammen und die fährt dann wieder zurück zu ihrem Mann, gut. Also da ist nichts draus geworden, da ist nichts draus geworden zwischen euch beiden? Nee, das Blöde ist, die hat sich schon anderweitig orientiert, kam aber trotzdem noch zu mir. Wie gehst du denn mit Frauen um, die sich in dich verlieben, aber du bist nicht in sie verliebt? Das ist normalerweise kein Problem. Was macht man? Man sagt das und dann... Und dann ist es gut? Irgendeinen Grund findet man immer. Ja, aber hängen sie dir nicht auf der Pelle irgendwie eine Weile? Nee, im Prinzip, also ich habe bisher immer Glück gehabt. Ja. Hast du früher, bevor du das angefangen hast, auch, ich sag mal, auch nochmal in dicken Anführungszeichen, so ein normales Leben geführt? Ja, sicher. Was? Ich bin dreimal glücklich geschieden. Ja. Nee, also von daher... Ja, hast du Kinder auch? Ja, einen angeblich. Also, das ist alles noch nicht so ganz geklärt. Nee, weil die Mutter will kein Vaterschaftsfest haben. Ach so. Und Frauen kriegen in Deutschland immer recht. Na gut, ist ein anderes ist Thema. Halt so. Würdest du dich denn jetzt auch nochmal verlieben wollen oder fühlst du dich so ganz wohl, wie du lebst? Ich bin zurzeit jetzt seit knapp einem Jahr also unabhängiger Junggeselle. Na gut, man sucht ja immer wieder ein Mädel, was... wo man sich eventuell verlieben könnte. Also offen bist du da. Hm. Du sagst, du ja, achso, ich dachte, du wärst die ganzen letzten 10 Jahre solo gewesen. Das ist nicht der Fall. Solo schon. Also ich bin weder mit einer liiert gewesen, ja, noch sonst was. Wie der Kölner sagt, Poppen waschen raus. Ja. So, und das, wenn jetzt, nehmen wir mal an. Ich habe Jahre in Köln gewohnt und ich habe da das erst richtig kennengelernt. Verstehe. Weil die Kölner, die sind komplett offen. Du kannst in Köln im Prinzip machen, was du möchtest. Da kriegt kein Haar nach. Musst du mir nicht erzählen. Ich bin ja mitten im Herzen von Köln. So, siehst du. Ja. Ich habe auch im Altermarkt gewohnt. Also von daher. Genau. So, und ich kannte auch früher den CSD und alles nicht. Also. So. Der Theo. Jetzt wohne ich wieder in Bonn und bin dann natürlich von der Außenwelt abgeschnitten. Aber die Bonner sind auch tolle Leute. Bonn bin ich auch gerne. Na, sind ein bisschen konservativ. Naja, ein bisschen. Ja. Also, der Theo lässt es krachen. Ungewöhnliches Leben. Das auf jeden Fall. Und hier geht es auch wieder um in eine größere Wohnung, wo ich mir dann auch wieder ein kleines Studio einrichte. Ja. Nur dann sucht man natürlich das passende Gegenstück. Ja? Ich danke dir für deinen Anruf und für deine offenen Schilderungen, Theo. Ja, warum nicht? Alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch und mach weiter. So. Vielen Dank. Ne? Vielen Dank. Tschüss. Alles klar. Tschüss, Theo. Dankeschön. Unser Thema heute Nacht heißt verbotene Liebe. Und entsprechend möchte ich mich gerne mit euch über solche Liebesverhältnisse unterhalten, die geheim sind, verboten sind oder verpönt sind. Oder auch um vielleicht auch Arten der Liebespraxis oder Sexualpraktik, die man auch eher geheim hält. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Martin. Martin ist 46. Hallo Martin. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Verbotene Liebe. Verbotene Liebe, ja. Was ist es bei dir? Ich bin seit 8 Jahren in einer festen Partnerschaft. Ja. Und seit 7 Jahren gehe ich regelmäßig fremd. Oh. Das hat den Hintergrund, als wir uns kennenlernten, war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es lief auch sexuell sehr gut, was aber dann abrupt abnahm. Aber dann relativ schnell, nach einem Jahr schon, oder? Ach, das war schon früher, das ging schon nach 4-5 Monaten los. Abrupt, plötzlich? Abrupt, ja. Und es wurde dann erst kaschiert ihrerseits durch Krankheit und bis auf mehrere Nachfragen von mir sich herausstellte, dass ihr vorheriger Lebensgefährte sie mehrfach sexuell missbraucht hat, verletzt hat, mit Zigaretten auf die Haut ausgemacht und dadurch hatte sie halt... Verstehe. Das heißt, die erste Zeit hat sie dir das nur vorgespielt? Richtig. Das hat sie auch zugegeben. Ja. Dass das also nur vorgetäuscht war, weil sie sich in mich verliebt hat und sie wollte nicht von vornherein die Beziehung gefährden. Also die Frau hat schlimme Sachen erlebt. Sie hat schlimme Sachen erlebt. Sie ist durch dieses ganze schmerzmittelabhängig geworden. Hat am Ende wirklich starke Schmerzmittel über Diazepam und was es da alles gibt. Hat sie denn, nachdem sie das, sie hat es dir dann erzählt und hat dir das offengelegt, alles, was in ihrer Vergangenheit passiert ist, hat sie damals psychologische Hilfe gesucht? Ja. Sie hat auf mein Drängen dann mehr oder weniger, ist sie in eine Klinik gegangen, hat einen Medikamentenentzug gemacht, ist dort auch beim Psychotherapeuten gewesen und auch hinterher, als sie rauskam, hat sie regelmäßig den Arzt aufgesucht. Das hat aber nicht zur Folge gehabt, dass sich euer Sexleben wieder eingerenkt hat? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Heißt das, dass ihr gar keinen Sex mehr hattet? Richtig, seit 7 Jahren nicht mehr. Überhaupt nichts? Nein. Und seit 7 Jahren gehst du nun neben dieser Beziehung parallel permanent fremd? Permanent, ja. Mit wem? Sind das dauerhafte Affären oder immer wieder neue Frauen? Es ist seit einem Jahr eine dauerhafte Affäre, mit der ich mich einmal die Woche treffe. Und anfangs und auch jetzt immer noch sind es halt Frauen, die ich im Internet kennenlerne, besuche mit den Frauen Swingerclubs oder Gruppensexpartys. Ach so richtig die große Nummer. Ja. Ja, also Gruppensexpartys, Swingerclubs. Was erzählst du denn deiner Partnerin, wenn du dann unterwegs bist? Das ist halt, was heißt Vorteil? Sie ist beruflich die ganze Woche unterwegs. Das heißt, sie fährt montags mittags weg und kommt freitags mittags wieder. Und alles, was ich mache, findet halt nur in der Woche statt, wenn sie nicht da ist. Ach so. Also, ich habe es mal vorausgesetzt, aber du bestätigst das ja, dass sie das nicht weiß. Sie ahnt es. Ja. Hat sie dich konkret darauf angesprochen schon? Nein. Also dieses Thema Sex ist absolut tabu bei uns. Wenn ich damit anfange oder angefangen bin, blockte sie sofort ab. Ist sie denn immer noch in Behandlung oder ist die Behandlung abgeschlossen? Die Behandlung sind abgeschlossen. Sie ist in einer Frauengruppe gewesen mit Gleichgesinnten. Da war sie 3-mal und sagte, das bringt mir nichts. Und ich war mit ihr bei Pro Familia, heißt das, glaube ich, haben uns da beraten lassen. Ich habe wirklich alles versucht. Ich bin mit ihr überall hingegangen. Ich habe alles mitgemacht. Du liebst diese Frau sehr. Ich liebe diese Frau sehr, ja. Und du hast dich wirklich dann bemüht, dass ihr da irgendwie eine Lösung findet. Und dass du jetzt so ausscherst und so massiv fremd gehst, ist eigentlich aus der Not herausgeboren. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Ja. Und offensichtlich scheint deine Partnerin das ja vielleicht sogar zu tolerieren. Ich denke mal, wenn sie es wüsste, würde sie es tolerieren. Aber du sagst gerade, du hast den Eindruck, dass sie es sogar ahnt. Es kommen immer mal wieder Bemerkungen, wo die ich auch nicht eindeuten kann. Ob das jetzt wirklich ein konkreter Verdacht ist oder einfach mal ein Schuss ins Blaue von ihr. Sie hat dich aber nie konkret gefragt, hier, Martin, was ist mit dir? Du hast doch deine Sehnsüchte und deine Bedürfnisse. Nein. Das hat sie nie gemacht. Nein, hat sie nie gemacht. Vielleicht auch aus Angst vor der Wahrheit. Wahrscheinlich, ja. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du mit anderen Frauen Sex hast? Das habe ich anfangs gehabt. Heute nicht mehr. Ich habe wirklich anfangs ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt. Ja. Mittlerweile habe ich es nicht mehr und das macht mir so ein bisschen Angst. Ich liebe diese Frau immer noch. Ich würde sie auch nicht verlassen. Ja. Und wenn sie das jetzt rauskriegen würde und würde mir die Pistole auf die Brust setzen und sagen, beende diese ganze... Ich würde es auch machen. Aber ich habe mittlerweile kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich mir einfach das hole, was ich hier zu Hause überhaupt nicht bekomme. Wenn du dann mit dieser Frau, mit der du jetzt länger liiert bist, also eine Affäre hast seit einem Jahr, gibt es da schon mal Momente, wo du dich in die Frau auch verliebst, oder ist es wirklich definiert als reine Sexbeziehung? Das ist von vornherein klargestellt. Das ist auch mit den Damen, mit denen ich mal den Zwingerclub besuche oder eine Gruppensexparty. Es sind immer wieder Frauen dabei, die dann mehr wollen. Ja, aber da machst du dicht. Das ist von vornherein eine rein sexuelle Beziehung. Verstehe. Mehr und nicht weniger. Wie gehst du denn mit deiner Partnerin, mit der du jetzt 8 Jahre zusammen bist, wie gehst du so mit ihr um? Zärtlich auch? Streichelst du sie? Kuschelst du mit ihr? Das möchte sie nicht. Ach, das auch nicht? Nein, also es gibt einen Kuss, wenn man sich sieht. Also eher einen freundschaftlichen Kuss? Ja, irgendwo ja. Und das ist halt das Problem, was ich mal damit gehabt habe. Ne? Mhm. Es ist von ihrer Seite aus keine Leidenschaft dabei. Ja. Ich weiß, dass sie mich auch wahnsinnig liebt. Ja. Aber es ist eigentlich dann eher ein Bruder-Schwester-Verhältnis. Ja, oder gute Freunde. Gute Freunde. Ganz ja. gute Freunde. Ja. Mhm. Schlaft ihr zusammen in einem Zimmer? Ja. In einem Bett auch? Auch in einem Bett, ja. Aber mit verschiedenen Decken wahrscheinlich? Ich brauche nicht näher kommen, nein. Ja, ja. Mhm. Da blockt sie ab. Mhm. Und da ist auch nie das Bedürfnis, von deiner Seite aus immer zu streicheln, weil du weißt, dass sie das nicht möchte. Das Erschreckende ist, mittlerweile nicht mehr. Du hast das Bedürfnis. Das Bedürfnis hast du nicht mehr, meinst du? Nein, das habe ich nicht mehr bei ihr. Mhm. Ich habe es wirklich jahrelang gehabt, wo ich mich danach gesehnt habe, von ihr angefasst zu werden oder sie anzufassen. Und mittlerweile ist das nicht mehr. Aber ich meine, so wie du das jetzt geschildert hast, kann man das ja auch verstehen, was du machst. Also man kann es wirklich verstehen. Du hast, so wie du es erklärt hast, hast du dir alle Mühe dieser Welt gegeben, dass sich das einrenkt und dass ihr zusammenfindet. Deine Freundin, deine Frau hat offensichtlich etwas ganz Traumatisches erlebt früher und hat kein Interesse an Sexualität und Erotik. Du schätzt und ehrst sie und möchtest mit ihr zusammen sein und gehst dann diesen, in der Stille, diesen Weg. Ja. Ich finde da fast nichts Verwerfliches dran, muss ich dir sagen. Ich finde es immer noch verwerflich, merkwürdigerweise. Ja, natürlich. Im ersten Moment, wenn man es hört, ja auch. Aber wenn ich mich jetzt so in dich hineinversetze und die Situation mir vor Augen halte, gut, man könnte es vielleicht, wenn man es ganz formal klären würde wollen, dann müsste man das aussprechen. Dann müsstest du ihr das sagen, pass mal auf, ich liebe dich und will mit dir zusammen sein, aber gib mir diese Freiheit. Dann wäre es ein ganz sauberer Deal. Ja. So macht ihr das so unausgesprochen. Was hindert dich eigentlich daran, mit ihr darüber offen zu sprechen? Die Angst, dass sie mich verlässt. Ah ja. Obwohl du gerade gesagt hast, dass sie es wahrscheinlich sogar tolerieren würde. Wahrscheinlich, ja. Und trotzdem ist eine gewisse Restangst da und das Risiko möchte ich einfach nicht eingehen. Wobei du dich wohler fühlen würdest und eure Beziehung wäre noch klarer und auf einer besseren Basis. Wahrscheinlich auch gefestigter, ja. Auch gefestigter, definitiv, ja. Das würde euch noch näher aneinander rücken, wenn diese Ehrlichkeit mit in die Beziehung einfließen würde. Denn, ich meine, du bist ja nun ein guter Beweis dafür, dass sie keine Angst haben muss, dass du von ihr weggehst. Wenn du 7 Jahre lang das gemacht hast, ist das ja ein klares Statement dafür, dass du diese Frau liebst und bei der sein willst und dass es dir nur um die Befriedigung deiner Sexualität geht. Richtig. Vielleicht, wie alt ist deine Freundin? Sie ist 45. Mhm. Offensichtlich beschäftigt dich ja die ganze Sache schon immer noch, ne? Sie beschäftigt mich immer noch, ja, absolut. Und du bist erschrocken darüber, dass du schon kein schlechtes Gewissen mehr hast. Das ist das Problem, was ich habe, das ja. Ist, ja, genau. Also das sind ja schon so Indizien, wo man so denken sollte, okay, komm, dann lass uns mal richtig, dann lass uns mal klar Tisch machen. Ich habe dabei weniger Angst darum, dass sie die Beziehung beendet, sondern dass sie wieder in dieses, in diese Medikamentensucht auch reinfällt. Mhm. Weil sie ist, was dieses betrifft, sehr labil. Mhm. Ihre Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben. Mhm. Da fing ich auch wieder heimlich an, Medikamente zu nehmen. Ach so. Und, ja, da ist das wirklich ein schwieriges Problem. Manchmal ist Schweigen menschlicher, als immer die Wahrheit herauszuposaunen. Das ist jetzt eine Sache, die man mit vorsichtigem Fingerspitzengefühl angehen muss. Das ist eine Gratwanderung, ja. Ja, wenn du die Sorge hast, dass du ihr sogar vielleicht schadest damit, dann könnte man es einfach bei diesem Status quo, wie er so ist, bei den Verhältnissen einfach so lassen. Immer eingerechnet, dass sie das eh wahrscheinlich denkt, was du tust. Das wird sie. Mhm. Das wird sie. Sie würde mich aber wahrscheinlich auch nie darauf ansprechen. Ja, dann vielleicht sollte man es gar nicht anrühren, das Ganze. Wenn du Angst hast, dass sie labil ist und vielleicht wieder zurückfällt in irgendeine große Probleme, vielleicht sollte man es so lassen. Aber das ist natürlich dein Fingerspitzengefühl, ja. Ja, gut. Martin, ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Danke, tschüss. 0800 220 50 50 unsere Nummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Heute habe ich einen Frosch im Hals, immer zu. Brigitte, 48, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Brigitte. Hallo, ja. Ich habe auch einen Frosch im Hals. Der wird jetzt gleich weg sein. Also, ja, du hast dich auch zu diesem Thema gemeldet. Was ist es denn bei dir? Ja, ich, es ist eine Geschichte, die schon sehr lang zurückliegt. Als ich 12 Jahre alt war, da interessierte sich der Pfarrer, beziehungsweise damals noch Vikar aus dem Ort, in dem ich wohnte, für mich. Das war damals so, dass er sich eigentlich um meinen pubertierenden Bruder kümmern sollte, der ziemlich schwierig war zu der Zeit. Ja. Und sich dann aber schnell herausstellte, dass er mich interessanter fand. Was heißt das konkret? Ja, das heißt konkret, dass er sich in einer Art und Weise für mich interessiert hat, die mich als, ich sag jetzt mal junges Mädchen, obwohl ich ja eigentlich noch ein Kind war, ja, ein Kind, natürlich beeindruckt hat und fasziniert hat. Und ich dachte dann tatsächlich auch irgendwann, ich sei in ihn verliebt. Also der ist sehr auf dich eingegangen, hat sich mit dir beschäftigt. Na, wieso Pädophile das eben so machen? Ja. Das weiß ich natürlich erst aus meiner heutigen Erfahrung heraus. Damals habe ich das natürlich ganz anders gesehen. Gab es denn auch einen körperlichen Übergriff? Es gab eine Beziehung. Es gab eine Beziehung? Ja. Eine sexuelle Beziehung? Ja. Da warst du 12 Jahre alt und der Vikar war... Der war zu dem Zeitpunkt 28. Mhm. Wurde dann auch versetzt, weil es aufgrund einer Begebenheit herausgekommen ist. Mein Vater davon Wind bekommen hat, weil ich im Krankenhaus war, auch weil dann... Brigitte, jetzt wird die Leitung gerade ganz schlecht. Kannst du irgendwie dahin gehen, wo du am Anfang warst? Okay, ja, ist besser? Ich hoffe, gerade war... Also ich habe nur verstanden, dass das irgendwie rausgekommen ist. Richtig. Durch wen ist das rausgekommen? Ja, ich war im Krankenhaus und hatte eine OP und sollte an dem OP-Tag nicht besucht werden. Mhm. Und er kam dann eben und sagte, er sei der Pfarrer und kam dann eben doch rein. Mhm. Und davon hat mein Vater dann eben Wind bekommen und hat sich dann an, ich weiß das heute nur so aus, ne, also ich erinnere mich halt eben daran, wie das tatsächlich gewesen ist, weiß ich gar nicht so genau. Hab also mit meinem Vater oder er mit mir auch nicht offen darüber gesprochen. Mhm. Das Einzige, was ich dann davon eben mitbekommen habe, war, dass der Superintendent, der damalige, ihn dann versetzt hat, etwa 300 Kilometer von dem Ort. Mhm. Und damit war es dann getan, dass er versetzt wurde? Also es gab kein Strafverfahren? Richtig. Er wurde versetzt. Und somit war die Sache für die Kirche dann erledigt? Genau, so war es. Wie lange lief das denn zwischen dir und diesem Vikar? Also... Es war ja damit nicht zu Ende. Das war ja schon kurz nachdem das Ganze anfing. Und eigentlich führte das nur dazu, dass er sich dann einen Porsche gekauft hat. Mhm. Und dann eben hin und her gefahren ist. Ach, wo hat der Vikar Geld für einen Porsche gehabt? Da hatte er. Also es ging irgendwie. Der war ja nicht neu. Da wurde dann irgendwie gebraucht gekauft, aber es reichte wohl dafür. Der kam dann wieder in deinen Ort gefahren, um dich zu sehen? Richtig. Wo habt ihr euch denn da getroffen? Ja, das ist eine gute Frage. Das war auch ganz witzig. Also wir hatten eine konspirative Wohnung. Das war also die Freundin eines katholischen Pfarrers. Das ist ja unfassbar. Das ist unfassbar, und diese Freundin hat die Wohnung zur Verfügung gestellt? Ganz genau. Wissend, dass da ein Kind im Spiel ist? Mhm. Wie lange hat das insgesamt gedauert, alles? Insgesamt hat das etwa 4-5 Jahre gedauert. Wie lange? 4-5 Jahre. Also 4-5 ich war dann Jahre. Als ich mich dann von ihm getrennt habe, war ich dann 17. Das ist ja unfassbar. Ja. Dieser Mann hat dich mit 12 Jahren sexuell missbraucht. Ja. Aber in irgendeiner Weise, weil er dich so eingesponnen hatte, wolltest du das auch? Kann man das so sagen? Ja, richtig. Also absolut. Er war nicht gewalttätig im erstrangigen Sinne. Letztendlich war es natürlich ein Gewaltakt, aber genau. Er hat dich nicht geschlagen oder... Nein, gar nicht. Also ich glaubte natürlich damals, dass ich das auch möchte. Mhm. Deshalb war es auch für viele Beteiligte, die da auch noch von wussten, zum Beispiel meine älteren Brüder, auch unheimlich schwierig, da überhaupt irgendwas zu machen. weil ich natürlich das auch gar nicht gewollt hätte in dem Moment. Ne? Aber spätestens nach dieser Krankenhausgeschichte waren doch deine Eltern und dein Vater und auch andere Menschen alarmiert. Das ist richtig. Und die dachten natürlich dann damals auch, es sei damit erledigt. Man hat aber dein Vater und deine Mutter haben nie konkret mit dir darüber gesprochen? Nein, nicht wirklich. Eigentlich hätten sie das ja nach dieser Krankenhausgeschichte machen sollen. Sie hätten dich fragen müssen, Brigitte, was ist da passiert? Das ist richtig, ja. Aber unser Verhältnis war leider nicht so, wie das Verhältnis, was ich heute zu meinen Kindern habe, ist. Verstehe. Und man die sprach, Zeiten... Man sprach nicht über sowas. Genau. Du bist 48, wenn ich... sind wir ähnlich alt, wenn ich mich da zurückerinnere. In der Zeit war das alles extrem verklemmt und da wurde nicht so offen drüber gesprochen in diesen Beziehungen. Genau. Ja, so ist es. Ich denke sogar, dass später, als ich dann so 15, 16 war und er dann auch wieder näher an meinem Heimatort wohnte und wir uns dann praktisch täglich trafen, ich fuhr dann immer nach der Schule mit dem Zug dahin, war dann offiziell dort die Nichte. Und ich glaube schon, dass meine Eltern es dann auch wussten eigentlich, weil wo sollte ich immer sein? Ne? Ja, aber es wurde weiterhin nicht drüber gesprochen. Es wurde nicht drüber gesprochen. Und man hat euch in eurem Ort auch nicht in seinem Porsche rumfahren sehen? Nein, weil wir haben das dann natürlich verheimlicht. Weil also in der Zeit, wenn ein Junge wie Carmen in einem Porsche, in einem kleinen, kommst du aus einem kleinen Ort? Ja, also das ist ein kleiner Ort. Okay, das fällt doch auf. Und wenn er dann alle jedes Wochenende oder so in dem Ort ist, niemand ist jedenfalls irgendwie auf euch aufmerksam geworden nochmal. Ich denke schon, dass es Leute gab, die ganz genau wussten, was ablief. Vor allen Dingen in seiner späteren Gemeinde, wo er dann war, am Rhein. Diese Geschichte von der Nichte war natürlich irgendwo klar, dass das Blödsinn ist. Na, das ist genau so ein Blödsinn wie die Haushälterin vom katholischen Pfarrer. Ja, ja, genau. Die kleine Nichte, die da immer ist, also so musste das eigentlich, wussten viele Leute das wissen. Wie hast du denn dann den Absprung geschafft nach den Jahren? Ja, mir wurde dann klar, dass es auch viele Dinge gab, die für mich überhaupt nicht gut waren. Ich hatte kaum noch Kontakt mit Gleichaltrigen. Also ich war damals auf dem Gymnasium und hatte aber so gut wie keine Freundschaften da. Und hab wirklich so ein richtiges Doppelleben eben geführt. Und irgendwann gespürt, dass mir das auch nicht gut tut. Ne? Warst du vielleicht irgendwann für ihn auch zu alt? Das wollte ich jetzt gerade als nächstes sagen. Als ich dann so 16, 17 war, und mir auch so langsam klar wurde, was er da so für Spielchen mitbetreibt. Also das ging dann auch so in andere Richtungen, wo ich dann merkte, dass er einfach auch so teilweise wahrscheinlich sogar eher homosexuelle Neigungen hatte. Und das natürlich dann auch in gewisser Weise versuchte, irgendwo mit mir auszuleben, sprich irgendwelche Heftchen angucken und so Zeug. Ach, der hat und mit dir zusammen schwule Pornoheftchen angeguckt? Genau, von kleinen Jungs. Ah ja. Und irgendwann war ich dann halt eben alt genug, dass es mir klar wurde, was das eigentlich bedeutet. Und dann habe ich dann irgendwann den Absprung geschafft, ja. Und das ging dann auch einfach oder hat er versucht, dich zu halten? Das ging einfach. Ich war dann schon zu aufmüpfig. Mann, das ist ja eine Geschichte. Das ist ja eine Geschichte. Eine Geschichte, ne? Wie denkst du heute über diese Zeit und diesen Mann? Ich habe 4 Töchter. Davon sind 2 schon erwachsen, also über 18 und eine ist 14 und eine ist 11. Und also wenn ich mir das vorstelle heute, dass sowas passieren würde, meine Güte, ich würde, glaube ich, Amok laufen. Oder so. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, auch dass Eltern so ein Verhältnis zu ihren Kindern haben können, dass über sowas nicht gesprochen wird. Ne? Ja, oder dass sie es nicht sehen. Ne? Oder dass sie es gar nicht mitbekommen. Ja, oder dass sie es ignorieren oder verdrängen. Für mich ist das ja auch völlig rätselhaft immer. Ja. Du hast ja dann schon mit 17, 18 kapiert, dass da was nicht stimmt. Und dass der Typ etwas Unrechtes tut. Ja. Kam es dir irgendwann in den Sinn, den anzuzeigen, als du ein bisschen älter warst? Das hat eigentlich ziemlich lange gedauert, muss ich sagen. Muss ich auch sehr erschreckt feststellen, dass es ziemlich lang gedauert hat. Hast du ihn denn angezeigt? Ich habe ihn nicht angezeigt, nein. Warum nicht? Weil es tatsächlich so lang gedauert hat, bis mir klar war, was da eigentlich abgelaufen ist und dass er derjenige ist, der als Erwachsener alleine dafür die Verantwortung zu tragen hat, dass es tatsächlich dann auch schon irgendwann verjährt war. Ja, wobei das dauert ja doch recht lange, ehe das verjährt ist. Und also ich bin auch von dem Gedanken immer noch nicht so ganz abgekommen, muss ich sagen. Dieser Mann ist ja wahrscheinlich... Ja, der ist unter Umständen immer noch im Amt, ne? In irgendeinem Amt. Ich rechne mal gerade so durch, ja, vielleicht noch, ne? So gerade eben. Ja, also ich weiß, dass er sich irgendwie früh pensionieren lassen hat mit irgendeinem Trick. Das Schlimme ist, dass du ja wahrscheinlich nicht das einzige Opfer warst von dem Mann. Ja. Dass in all diesen Jahren und Jahrzehnten viele Jugendliche, Kinder, Mädchen, Jungen von dem Mann angegrabbelt und missbraucht worden sind. Missbraucht. Ja, richtig. Missbraucht ist das richtige Wort, ja. Und das Schlimme in deinem Fall ist, dass die wenigsten es wahrscheinlich so empfunden haben. Weil er es so geschickt gemacht hat. Ganz genau. Weil er euch so eingegarnt hat und suggeriert hat, dass es ihr dann auch und so weiter. Genau. Es gab mir immer sehr interessant gemacht hat, so dass man das Gefühl hatte, man ist was ganz Besonderes, wenn er sich für einen interessiert. Mhm. Es gab nie eine Situation, wo er gewalttätig war. Nein, überhaupt nicht. Das war eine ganz subtile Art der Beeinflussung. Wie hast du denn damals, gerade auch in dieser doch sehr verklemmten Zeit, und du warst fast ein Kind, wie hast du das denn empfunden, dann mit dem zu schlafen, mit 12, 13? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich da irgendwie ernst genommen gefühlt. Hast du auch ein körperliches Empfinden dabei gehabt, oder hast du es über dich ergehen lassen? Ja. Ja, klar. Das schon. Ja. Das schon. Weil er die perfekte Illusion geschaffen hat. Ja, klar. Hat diese Beziehung mit deiner Sexualität etwas angestellt? Ja, ich denke schon. Kannst du es benennen? Ja, also ich würde mal so sagen, dass es immer so ein... demjenigen Partner, mit dem ich zusammen war, gefallen wollen war und meine eigenen Wünsche irgendwo in den Hintergrund stellen. Verstehe, weil genauso hat er es programmiert, ne? Damals. Genau. Eine erschütternde Geschichte, finde ich. Ja. Vielleicht kann man, das waren andere Zeiten und ich kann und will dir natürlich, weiß Gott, keinen Vorwurf machen. Das kann man auch und darf man auch niemandem. Aber vielleicht generell dennoch ein Appell, dass man, wenn es irgendwie geht, die Täter benennen muss und sollte. Ja. Wenn es irgendwie geht. Heute ist man aufgeklärter und selbstbewusster. Damals, ich verstehe das völlig, was du gesagt hast, dass das... Und du hast es ja auch ganz lange anders empfunden, ne? Und gar nicht erst. Das ist das Problem. Das, nicht meine Scham, das irgendwie zu nennen, sondern einfach, dass ich es ganz lange nicht so empfunden habe. Ja. Erschreckend lange hat es gedauert, bis mir klar war, dass das ein Verbrechen ist. Ja. Ich danke dir sehr für die Offenheit und das Vertrauen, das hier zu erzählen, denn ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht so leicht ist, darüber zu sprechen und dann schon in einer Öffentlichkeit. Ja, stimmt. Vielen Dank und wünsche dir deine Familie. Sowas muss gesagt werden, ne? Ja. Es sind nicht immer nur die katholischen Pfarrer. Nein. Mhm. Brigitte, alles Gute dir und deiner Familie wünsche ich. Ja, vielen Dank, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Ich bin verbunden mit Lara. Lara ist 39. Guten Morgen, Lara. Hallo, Domian. Ja, Lara. Du hast zu unserem Thema angerufen. Was ist denn deine verbotene Liebe, die du erlebt hast oder praktizierst oder beobachtet hast? Also ich wurde heute von einer Kriminalbeamten angerufen, dass mein Ex-Mann in Untersuchungshaft ist. Und ich wusste erst gar nicht so richtig, was mir geschieht. Und als ich danach nachfragte, dann wurde mir gesagt, dass er wegen Kinderpornografie im U-Haft ist und dass sie mich deswegen befragt wollen. Wie lange seid ihr denn schon getrennt? Also, wir sind ca. 13 Jahre getrennt. 13 Jahre. Ich musste über 10 Jahre auf die Scheidung warten. Und bin Gott sei Dank seit über 3 Jahren geschieden. Nun schoss mir dann gleich das Bettel. Auf der einen Seite, weil meine Tochter, die ist, beziehungsweise war auch damals als kleines Kind zu Schulzeiten verhaltensgestört. Moment, ihr habt gemeinsam eine Tochter? Wir haben eine Tochter, ja. Wie alt ist die? Die ist jetzt 20. Ah. Und? Also die, ihr habt, du hast mit dem Mann zusammen gelebt, bis das Kind ungefähr 7 war. 8. Acht, neun. Naja, okay, so ungefähr. Habt ihr in einer Familie zusammen gelebt? Ja, genau. Oh je, jetzt gehen dir natürlich tausend Gedanken durch den Kopf. Genau. Tausend Gedanken. Ich hatte sie sehr gut auch auf der Schule vorbereitet. Sie konnte lesen, schreiben, rechnen, wie auch immer. Und dann mit einmal rutscht sie so sehr ab in der Schule und war so verstört und hört nicht mehr und nichts mehr. Und dass sie dann nahe in der Sonderschule musste, erst zur Überprüfung, sollte sie 6 Wochen. Mhm. Und dann hieß es, nein, sie kommt nicht mehr in die normale Schule, sondern sie muss da bleiben. Also und ich habe gar nichts groß dabei gedacht. Ich habe immer gedacht, na gut, okay, ja, hat den Charakter vom Vater, lässt sich nicht sagen. Mhm. Schüler, wie auch immer, sie kam auch mit den Schülern nicht zurecht, hat sich mit jedem gestritten oder war Außenseiter. Hm. Und dann bin ich umgezogen, der Liebe wegen. Da warst du aber schon getrennt von dem Mann. Ja, hm. Da hatte ich dann schon die Scheidung eingereicht. Hm. Und ja, meine Tochter saß dann mal in ihrem Zimmer und malte dann Bildchen. Bitte? Malte dann Bilder, ja, mit nackten Menschen drauf, wo ich mir sage, oder heute sage, in dem Alter, das konnte man gar nicht. Also du hegst heute, nachdem du das weißt, den Verdacht, dass dein Ex-Mann, der Vater deines Kindes, euer Kind sexuell missbraucht hat. Sie hat es auch damals gesagt, dass er sie in der Badewanne angefasst hat. Das hat sie damals gesagt? Ja. Sie hat es zu dir gesagt? Bitte? Sie hat es zu dir gesagt, deine Tochter. Ja. Und wie hast du damals darauf reagiert? Na, ich bin dann gleich zum Psychologen gerannt und Jasmin wurde dann auch eingewiesen. Also meine Tochter und... In eine Psychiatrie, Jugend-, Kinderpsychiatrie? Kinderpsychiatrie, ja. Und was kam denn da weiter raus? Leider Gottes nichts. Weil ich wollte letztendlich, wenn er es angefasst hat, ja, ins Gefängnis bringen. Weil sowas gehört ins Gefängnis. Hast du das damals deiner Tochter geglaubt? Erst weniger. Aber laut Bildchen und Verhalten und naja, das war so abwegig. Hast du denn damals, also du sagst erst weniger. Wann hast du denn mehr geglaubt? Das war dann jetzt erst, kam das richtig raus. Jetzt erst? Das heißt, damals hat das Kind das gesagt und du hast es nicht geglaubt. Ja, ich habe, sagen wir mal so, man kann sagen, so 30% ja, weil ich konnte mir das vorstellen, weil mein Ex-Mann, der ist Alkoholiker, ich bin 16 Stunden arbeiten gegangen, ich hatte gar keine Kontrolle mehr über das Kind. Okay, wenn du sagst, 30% ja, hatte das eine Konsequenz? Hast du ihn damals irgendwie angezeigt? Oder hast Nein, du ihn... deswegen habe ich ja danach in psychologische Behandlung gegeben, um dann Gewissheit und Klarheit zu haben, weil ich konnte ihm ja nichts nachweisen. Verstehe. Und dabei kam, und in der Psychiatrie kam nichts raus? Nein, leider Gottes nicht. Hast du denn das Kind, wenn ich das jetzt alles richtig mitgerechnet habe, wart ihr da schon getrennt, als das Kind das gesagt hat? Ja. Ja. Aber das Kind hatte noch Kontakt zum Papa? Nein, da auch nicht mehr. Danach dann nicht mehr oder vorher schon eine Weile nicht mehr? Wir hatten ja dann noch das Sorgerecht alle beide, beziehungsweise haben es heute noch, weil er ja zu keinem Scheidungstermin gekommen ist und nichts eingehalten hat. Und jedenfalls wollte er es auch zu Besuchszeiten oder an den Wochenenden danach mit einmal nicht mehr haben. Also wo ich arbeiten musste. Er wollte sie nicht mehr haben. Er wollte sie dann mit einmal nicht mehr haben. Kann man also ja er von kam danach auch nicht zu Besuchszeiten, hat sie geholt. Ich habe sie danach zu ihm geschafft. Also es gab gar keinen Kontakt mehr zwischen dem Kind und dem Vater, nachdem dieser Verdacht im Raum stand. Ist das richtig? Nein. Mhm. Aber du weißt nicht, wie lange etwas vorgefallen ist zwischen dem Vater und der kleinen Tochter. Genau. Das kann rein theoretisch die ganzen Jahre gewesen sein, während ihr auch in einer Wohnung gewohnt habt. Genau. Und nachdem du das heute jetzt erfahren hast, dass er wegen kinderpornografischer Besitzes verhaftet worden ist, ist es dir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja. Hm. Also mir ist auch schon den ganzen Tag so schlecht und ich habe meine Tochter die ganzen Jahre so gehasst, nachdem was sie mir auch alles angetan hat. Und du hast deine Tochter gehasst? Ja. Warum? Weil ich bin Asthmatiker und sie war so aggressiv und hat mich immer aufgeregt und hat auch in der einen Nacht oder in den einen Abend bin ich fast spastisch geworden oder fast gestorben, keine Ahnung. Und da hat sie vor meinen Augen mein Asthma-Spray leer gemacht. Und was hat sie? Entschuldigung, ich verstehe dich so schlecht. Sie hat vor deinen Augen was gemacht? Mein Asthma-Spray leer gemacht. Also ich kam nicht mehr an mein Asthma-Spray, also ja. Also sie hat dir das Spray nicht gegeben? Ja. Hat sie einfach in die Luft gesprüht. Ach du. Wie alt ist deine Tochter heute? Bitte? Wie alt ist deine Tochter heute? 20. 20. Und das schlechte Verhältnis ist dann schon seit einiger Zeit, seit Jahren? Ja, schon seit Jahren. Mhm. Und wir versuchen jetzt, also kurz vor Weihnachten, haben wir jetzt gesagt, peu à peu versuchen wir jetzt wieder uns zu nähern und vor allem auch Vertrauen aufzubauen. Und das heißt, es gab nie ein Gespräch zwischen dir und deiner Tochter, auch als sie dann älter war, dass ihr mal über diese Thematik gesprochen habt? Wir haben zwar im Beisein des Jugendamtes mal drüber gesprochen, aber sie hat dann immer wieder gleich abgeblockt. Mhm. Aber du hast jetzt aufgrund der heutigen Nachricht größte Sorge, dass schlimme, wenn nicht schlimmste Dinge passiert sind. Ja, ich habe ja danach gesagt, dass die Kriminalbeamtin mich angerufen hat, weil sie hat meine Tochter nicht erreicht. Mhm. Und weil sie hat wieder meine neue Nummer, wie es halt üblich ist, den jungen Leuten. Und da habe ich ihr das gesagt, was ich ihr gesagt habe, was ich eben auch von ihr weiß. Und sie hat dann nur zu mir gesagt, ich weiß ja nicht alles. Das war nicht das Einzige. Das hat sie heute gesagt? Ja. Hm. Du weißt nicht alles? Ich weiß nicht alles, ja. Also ist es eine klare Aussage, dass sehr viel passiert ist? Und sie darf mir jetzt aber auch nichts mehr sagen. Warum? Also bis vor Freitag, weil am Freitag kommen die Kriminalbeamten und befragen uns beide getrennt. Ach so, und ihr dürft vorher nicht miteinander reden? Wir dürfen jetzt über den Fall nicht mehr reden, nein. Hm. Hm. Ist dein Ex-Mann ist verhaftet worden? Er ist in U-Haft, ja. Er ist in U-Haft. Ist er wegen Besitzes von Pornografie, Kinderpornografie verhaftet worden? Oder weißt du, gibt es auch konkrete Anschuldigungen, dass er Kinder missbraucht hat? Also die Beamtin hat sich am Telefon nicht weiter geäußert, weil die kommen von weit her, bis zu mir am Freitag. Und die Beamtin hat dann aber bloß im Vertrauen zu mir am Telefon gesagt, sie hofft, dass er nie wieder rauskommt. Sie hofft, dass er nie wieder rauskommt, hat die Polizeibeamtin dir gesagt. Ja. So, das heißt, da muss eine äußerst schwerwiegende Beschuldigung im Raum stehen. Ja. Machst du dir Vorwürfe, dass du damals vielleicht nicht genug auf dein Kind gehört hast? Ja. Hm. Gerade weil es mir selber auch passiert ist. Dir ist es auch passiert? Ich hätte es selber merken müssen. Wer war es bei dir? Meine Brüder und mein Vater. Über einen längeren Zeitraum? Ja. Und ich war genauso klein. Meine Mutter hat weggeguckt. Und jetzt ist dir dasselbe passiert? Ja. Sag mal so, ich habe wenigstens gehandelt und habe den Psychologen eingeschaltet. Das wollte ich gerade sagen. Du hast den Psychologen eingeschaltet? Das Kind war in einer. Mit dem Jugendamt und mit dem Kinderheim zusammen. Das Kind war in einer Jugendpsychiatrie. Ja. Und da sitzen Fachleute. Deren Aufgabe ist es, und das sollte man auch verlangen, dass die sensibel mit einem Kind umgehen und das eigentlich rauskriegen sollten. Ja. Insofern hast du da schon sofort richtig gehandelt, finde ich. Aber ich merkte, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Weil man kann nicht mit einmal sein Kind nicht mehr erkennen oder angucken und man guckt durch sie durch. Weißt du, Lara, ich habe gelernt, dass oftmals Menschen, die selbst Opfer einer solchen schweren Straftat waren, in der Tat so traumatisiert sind dadurch, dass dann solche Dinge passieren können unter Umständen, dass sie selbst das gar nicht so wahrnehmen, wie das vielleicht jemand wahrnehmen würde, der so etwas Schlimmes noch nicht erlebt hat. So was darf nicht passieren. Nein, es darf natürlich nicht passieren. Also, und mir ist es passiert. Ja, aber dennoch möchte ich nochmal sagen, ich will es nicht schönreden. Sicher hättest du noch aufmerksamer sein müssen, sicherlich. Aber du hast in der Situation schon sehr richtig gehandelt. Mehr kann man ja in der Lage gar nicht tun, als das Kind an ausgewiesene Fachleute zu geben. Und wenn die Angestellten sind mit ihr zum Psychologen gegangen und wie auch immer, die wussten das alle. Und keiner hat weiter reagiert. Ja, ja, ja. Und ich habe immer mit den Behörden gut zusammengearbeitet. Mhm. So, regelmäßig. Jetzt möchte ich gerne, dass wir im Hintergrund noch etwas mit dir sprechen und die eine oder andere Frage erörtern und zwar fachkundig erörtern mit meiner Psychologin. Einverstanden, Lara? Ja. Bei mir heute Nacht ist Anja, meine Psychologin, die würde dich jetzt gleich zurückrufen. Ja, okay. Ich wünsche dir alles Gute, dir und deiner Tochter. Danke, Tobias. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Uhr und 45 Sekunden. Hier ist Lena. Lena ist 25. Guten Morgen, Lena. Hallo, guten Morgen. Hallo, Lena. Was hast du zum Thema zu sagen oder zu erzählen, zu berichten? Ich arbeite schon seit 3 Jahren als Hobbyprostituierte. Mhm. Ich gehe, seitdem ich 19 bin, in Swingerclubs und auf Gruppenpartys und lebe jetzt seit 6 Monaten in einer festen Beziehung. Seit 6 Monaten? Ja. Weiß die Beziehung von dem, was du tust? In Swingerclubs kommt er mit, von der Prostitution weiß er gar nichts. Wie oft? Ich habe ihn mal angesprochen, gefragt, was er davon hält, wenn ich das mal wieder machen würde. Er weiß, dass ich es mal gemacht habe. Ja. Aber er hat mir bis heute noch keine Antwort gegeben. Wann hast du ihn gefragt danach? Vor einem Monat ungefähr. Mhm. Aber er hat ja keine Antwort gegeben. Was ist das für ein merkwürdiges Verhalten? Ich wollte ihm Zeit lassen. Ich habe gesagt, ich brauche nicht jetzt sofort eine Antwort, aber schon recht zeitnah, wenn es geht. Aber wie war denn so seine mimische Reaktion? Hat er dich erstaunt angeguckt? Hat er empört geguckt? Angewidert geguckt? Nachdenklich. Also er ist kein Mensch der großen Reaktion oder Emotion, aber er guckte sehr nachdenklich. Du bist Hobbyhure. Ja. Wie oft machst du das denn? Im Moment 3, 4, 5 Mal die Woche, je nachdem. Ja, das ist schon bald kein Hobby mehr. Das war schon... Ja, je 3, 4, 5 Mal die Woche ist ja fast jeden Tag. Also 5 Mal. Ja, aber maximal einer. Also das sind dann wirklich nur noch gute Stammgäste, mit denen man dann auch quatscht und einen Kaffee trinkt. Und wo bedienst du die Leute denn? Bei mir zu Hause. Wohnst du mit deinem Freund zusammen? Nein. Nein. Nein, nein, dann ginge das ja gar nicht. Naja, gut, da gibt's auch 1000 Tricks und Möglichkeiten. Ja. Bedienst du die Leute in deinem Bett? Ja. Das heißt, das ist das Bett, wo du auch mit deinem Freund schläfst? Richtig. Hast du selbst daran nicht ein merkwürdiges Gefühl bei? Nee. Kein schlechtes Gewissen? Nee. Weil? Es macht zum einen Spaß und zum anderen hat es nicht so diese Intensivität wie mit meinem Freund. Es fehlt halt dieses Kuscheln, diese Nähe. Ja. Hast du denn, wenn du mit deinen Kunden Sex hast, hast du da auch einen Orgasmus? Teilweise ja. Teilweise ja? Ja. Wie viel nimmst du denn für einmal so normal, sag ich? Normal. Ist so normal. Ja. Ja, wie viel? 150 oder? 50. 50. Hm. Schützt du dich immer? Ja. Immer? Immer. Also das Thema ist ganz klar und eindeutig. Ganz eindeutig. Ich arbeite im normalen Leben halt noch in Nehmerei im Gesundheitswesen. Was machst du denn im Gesundheitswesen? Gelernte Arzthelferin, bin mittlerweile in der Pflege tätig. Ah ja. Und dann weiß man über die Risiken Bescheid. Ja. Und da gibt es auch gar keine Diskussion. Nun ist mir klar, dass, und ich finde, dass alle Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, viel zu wenig verdienen. Ich finde, sie sollten viel mehr verdienen für das, was sie leisten. Ja. Dennoch, wirklich nötig hättest du es ja nicht. Finanziell. Das ist ein Luxus, ne? Nein. Ich sag mal, wenn ich das nicht machen würde. Was würde fehlen? Könnte ich kein Auto halten? Ich könnte meine 60 Quadratmeter Wohnung nicht mehr behalten? Urlaub und so weiter wäre auch gestrichen und ich bin nicht eine von denjenigen, die jedes Wochenende auf Party geht und unnütz Geld ausgibt. Das nicht. Seit 3 Jahren machst du es? Ja. Warst du mit dir immer im Reinen, dass du das gemacht hast? Nicht immer. Ich habe zwischendurch mal eine Pause von 4 Monaten gemacht, da habe ich auch eine schwere Misshandlung miterleben müssen. Von einem Freier? Nee, das war so ein privates Treffen. Ja. Und ja, der ging schon ziemlich bösartig vor und das musste ich dann halt mal so ein bisschen psychisch verarbeiten. Misshandlung auch im sexuellen Sinne? Ja, der hat mir die Hände gefesselt, hat mir dann seine Faust einfach unten reingehauen, anschließend wieder rausgezogen und dann nochmal mit Desinfektionsspray zusammen reingehauen. Oh. Nebenbei lag er mit seinem Oberkörper auf meinem Oberkörper und hat mit der anderen Hand meinen Mund zugehalten. Der hat Desinfektionsspray dir in deine Vagina gesprüht? Ja. Seine Faust damit komplett eingeschmiert, richtig, dass sie richtig nass war und dann wieder rein. So unfassbar. Ein komplett perverser Mensch. Total krank. Das war ein Kunde von dir mal? Nee, das war einfach nur so auf privaten Wegen. Ach, das war ein Privat. War ich ja auch in meinen Swingerclubs unterwegs und habe auch einen sehr großen Freundeskreis, der sich auf diesem Gebiet bewegt. Aber das ist ja ein hochbrutaler und somit krimineller Vorgang, den du da gerade beschrieben hast. Hast du diesen Mann angezeigt? Ich bin damit zur Polizei, die haben gesagt, keine Chance aufgrund mangelnder Beweise. Bist du sofort zur Polizei? Ich war am nächsten Tag schon beim Frauenarzt. Hab mir das Ganze, die Beschädigung da unten dokumentieren lassen, bestätigen lassen. Ja. Mir haben gesagt, ich hätte keine Beweise dafür, dass es dieser Mann war und keine Chance. Konnte man keine DNA-Spuren sicherstellen? Angeblich nicht. Und nach so einem heftigen Vorfall hast du noch Lust, als Hobbyhure zu arbeiten? Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe dann halt wieder sehr guten Sex miterleben dürfen. Ich hatte da eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Und der hat mir den Spaß daran wieder bereitet. Warst du denn im Unterleib verletzt auch danach? Da waren überall Risse drin. Die Schleimhaut existierte fast gar nicht mehr. Boah. War verätzt von dem Desinfektionsspray. Hast du den nochmal gesehen hinterher? Nein, nie wieder. Dieses ist aber alles wieder verheilt. Alles wieder gut, Gott sei Dank. Jetzt hast du mir gerade am Anfang gesagt, dass dein Freund dir keine Antwort gegeben hat. Der wird wahrscheinlich schon ahnen, was da in der Luft liegt, vermute ich. Ich gehe ganz stark davon aus. Wenn der jetzt sagt, nein, Lena, ich kann das nicht, das kann ich nicht ertragen, was dann? Ist er mir mehr wert. Bitte? Dann ist er mehr wert. Gott sei Dank. Auf jeden Fall. Gott sei Dank, das beruhigt mich. Ich hatte gestern einen jungen Mann, der hat das Gegenteilige so gesagt oder etwas anderes gesagt. Ich möchte irgendwann mal Kinder haben und alle so heile Familie haben und dann muss man Prioritäten setzen. So, dann sag ihm jetzt, ich meine, was soll er da lange noch ein paar Wochen drüber nachdenken? Er soll dir klar sagen, was Sache ist. Ja. Und er soll keine Rücksicht auf dich nehmen. Er soll wirklich sagen, was er fühlt. Ja. Und vielleicht wäre es wirklich für euch das Beste, wenn du dann rausgehst aus dieser ganzen Geschichte. Liebst du ihn sehr? Ja. Tolle Beziehung. Ja. Ganz toll. So, dafür muss man das alles opfern. Was heißt opfern? Dafür muss man Prioritäten setzen, ja. Ja, klar. Mensch, Lena, auf das ja auch nie wieder so was Schlimmes passiert, was du mir gerade erzählt hast. Das ist ja. Man lernt aus Erfahrung. Boah, das ist ja krass. Das ist ja krass. Ja, das ist schon heftig gewesen. Ich wünsche dir eine gute Entscheidung. Und ich wünsche für eure Liebe alles Gute vor allen Dingen. Dankeschön. Also dir noch viel Erfolg. Dankeschön, Lena. Alles Gute dir. Tschüss. Dankeschön, tschüss. In der Technik heute Nacht Malte Imels. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio Asylf, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr bei uns anrufen unter der bekannten Nummer. Oder mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.